Fräulein Weber schaute mich zufrieden an. Die Stimmung zwischen uns schien gerettet, jedenfalls für diese Stunde. Fräulein Weber tänzelte neben mir her zurück in die Redaktion. Die meisten Türen standen offen, ein schwaches Lüftchen zog durch die Räume. Aus mehreren Zimmern drang das Geklapper von Schreibmaschinen. Es war ein Geräusch des Wohlwollens, dem ich mich gerne hingab. Das Wort Anstaltsteller brachte zwischen Fräulein Weber und mir eine Gemeinschaftsstimmung hervor, die uns jetzt wie ein Pärchen durch die Flure gleiten ließ. Den Anschein der überraschenden Übereinstimmung verstand ich nicht, aber dann fiel mir ein, dass der Tag des großen allgemeinen Nichtverstehens noch nicht zu Ende war. Den Je-Kami-Artikel ratterte ich jetzt mit hochtouriger Geläufigkeit herunter. Herr Degen verzichtete erneut auf Gegenlektüre und gab mir ein Zeichen, dass ich meinen Text gleich in die Setzerei geben sollte. Die Nachricht erreichte mich beiläufig. Der Lokalreporter Kinzvogel nannte mir am Telefon ein paar technische Details über ein geplantes neues Schwimmbad, über das ich am späteren Nachmittag ebenfalls schreiben wollte. Dann, das Telefongespräch war schon fast zu Ende, sagte Kinzvogel, Lindas Schreibtisch wird gerade geräumt. Obwohl dieser Satz die Nachricht schon enthielt, stellte ich mich stutzig und schwieg. »Wissen Sie es noch nicht?« fragte Kinzvogel. Als ich stumm blieb, sagte er, »Linda hat sich das Leben genommen. Es tut mir leid. Es tut uns leid. Übermorgen ist die Beerdigung.« »Oh Gott«, machte ich. »Ja«, sagte Kinzvogel, »sie hat sich im Haus ihrer Eltern erhängt.« Einen solchen Satz hatte noch nie jemand an mich hingesprochen. Ein paar Augenblicke lang versuchte ich mir das vorzustellen, wie Lindas Körper irgendwo hing. Die Vorstellung brachte kein Bild, sondern nur einen Schrecken hervor. Ich dankte Kinzvogel und legte auf. Die Nachricht verlangsamte mein Denken. Bei Fräulein Weber entschuldigte ich mich für eine halbe Stunde und verließ die Redaktion. Unten auf der Straße störte mich, dass an einem Briefkasten die Briefklappe nach oben stand. Ich kam an dem italienischen Café am Marktplatz vorbei, das es erst seit ein paar Wochen gab. Fenster und Türen des Cafés waren weit geöffnet. Hinter der Theke stand ein junger Mann, der Gläser und Eisbecher spülte und dabei den Schlager mitsang, der aus der Musikbox ertönte. Das heißt, er sang mit gesenktem Kopf auf die Spüle herab. Das im Spülwasser versinkende Lied ist der richtige Ausdruck für deine Trauer, dachte ich. Ich wollte mir in der Nähe des singenden Spülers einen Platz suchen, aber dann störte mich der Lärm ringsum. Ich drehte ab und ging an den Briefkasten vorbei. Im Augenblick, als ich die nach oben stehende Klappe nach unten drückte, dachte ich, aus, zu, Schluss, vorbei für immer. Die Straße, die ich entlang ging, war breit und mit Kopfsteinen gepflastert. Die schwarzen Kuppen der Steine glänzten in der Sonne. In der Mitte zogen sich schnurgerade Straßenbahnschienen hin. Der Straßenbahnverkehr war hier seit Jahren eingestellt, aber die Schienen waren nicht entfernt worden. Sie zeigten jetzt nichts als eine leere Ferne, die immer neu in der Mitte der Straße entsprang und nirgendwo hinführte. Eine Weile redete ich mir ein, dass Menschen von hinten trauriger und trauererregender aussehen als Menschen von vorne. Und weil ich viele Personen gleichzeitig von hinten betrachtete, glaubte ich momentweise, mich inmitten einer großen Trauergesellschaft zu befinden. Erst die zwanghafte Art, mit der ich an meiner Idee festhielt, verriet mir immer neu, dass ich allein trauerte und niemand von meiner Trauer wusste. Am Ende der Schienenstraße lag ebenfalls ein Café mit ein paar Stühlen auf einem terrassenartigen Vorplatz. Es war nicht schön hier, nicht einmal still. Neben dem Café wurde ein größeres Haus gebaut. Der Lärm der Betonmischmaschine beherrschte fast die ganze Terrasse. Trotzdem setzte ich mich nieder und bestellte ein Glas Rotwein und ein Mineralwasser. Der Kellner zuckte entschuldigend die Achseln, vermutlich wegen des Baulärms. Wind kam auf und trug leichte Sandverwehungen in die Umgebung. Zufällig fasste ich mir ins Haar und ertastete dort ein paar Sandkörner. Mit den Fingerkuppen rieb ich die Staubkörner eine Weile auf meiner Kopfhaut hin und her. Durch den Sand im Haar hatte ich plötzlich Anteil am Tod. Es ergriff mich eine Art freudiger Bestürzung. Der Sand im Haar drückte meine Trauer erheblich persönlicher aus als der im Spülwasser versinkende Schlager. Ich schaute den leeren Drehungen der Betonmischmaschine zu und wartete auf die nächste Sandverwehung. Ich lebte und staubte ein, ich lebte und war gleichzeitig ein bisschen tot. Näher war ich Linda nie zuvor gewesen. Nach einer Weile legte ich mir einen Arm über die Augen und verbarg die Tränen. Nach einer halben Stunde zahlte ich und ging zurück in die Redaktion. Herr Degen trat in mein Zimmer und fragte: Werden Sie zur Beerdigung der verstorbenen Kollegin fahren? Ich würde gern, sagte ich. Sie können 2 Tage Sonderurlaub haben, sagte Herr Degen. Danke, sagte ich. Ich war dankbar für Herr Degens Diskretion. Er nannte Linda eine verstorbene Kollegin und umging damit jede Diskussion der Todesart und der Gründe, die es für diese vielleicht gab. Am Frühabend ging ich zum Bahnhof und erkundigte mich nach einer Verbindung. Ich würde mit dem Zug bis Wilhelmshaven fahren und von dort weiter mit dem Bus bis zur Küste. Die Fahrt dauerte einen halben Tag. Am Abend davor ging ich früh ins Bett. Die Reise an die Nordsee war meine erste größere Reise überhaupt. Am Tag der Abfahrt ließ ich mich um 5 Uhr wecken. Eine Weile hatte ich mir überlegt, ob ich mich anlässlich der Beerdigung nicht doch neu einkleiden sollte, war dann aber wieder davon abgekommen. In meiner Jekami-Garderobe hatte mich Linda zuletzt gesehen. So schlüpfte ich erneut in meinen, so nannte ich ihn jetzt, Staub- und Ascheanzug. Während des Frühstücks überlegte ich, dass es für ihren Tod 3 Gründe geben könnte. Die Unmöglichkeit, ihre Heimat zu verlassen, die Unmöglichkeit, mit ihrem Freund, dem Seemann, zurechtzukommen und die Unmöglichkeit, ihren Roman zu schreiben. Später im Zug zwischen Koblenz und Köln erwog ich, ob ich Lindas Roman schreiben sollte, zu ihrem Andenken. Sie hatte mir oft von diesem Roman vorgeschwärmt. Manchmal hatte ich beim Erzählen schon das Gefühl, ich sei mit ihr auf dem Frachter nach New York gefahren und ich hätte mit ihr Reis ausgenommen vor dem zudringlichen Matrosen. In Dortmund betrat eine Mutter mit Kind das Abteil. Das Kind forderte die Mutter auf, ein Bild zu malen, und zwar einen Fisch mit Augen zu. Die Mutter gehorchte und malte auf der Rückseite eines Kassenzettels einen Fisch mit Augenklappe. Aber das Kind nahm das Bild nicht an und verlangte erneut einen Fisch mit Augen zu. Ich nahm an, es war der Wunsch des Kindes, die Mutter sollte mit geschlossenen Augen einen Fisch malen, aber ich traute mich nicht, die Mutter auf diese Idee zu bringen. Als das Kind merkte, dass die Mutter auch beim 2. Anlauf seinen Wunsch nicht verstand, stellte es sich eine Weile an das halboffene Fenster und sang in den Fahrtwind hinaus. Diese Art des Trostes, hinaus ins windige Nichts, beeindruckte mich so stark, dass ich fast eine ganze Stunde lang nicht an Linda denken musste. In Osnabrück stieg die Frau mit Kind wieder aus. Als der Zug stand, ließ sich eine Elster auf dem Nebengleis nieder. Der Vogel lief auf dem schimmernden Schienenstrang entlang und pickte zuweilen mit dem Schnabel auf den Stahl. Ich fragte mich, ob Linda als Selbstmörderin innerhalb oder außerhalb des Friedhofs beerdigt würde. Ich erinnerte mich an einen Selbstmord, der sich in unserer Nachbarschaft zutrug, als ich ein Kind gewesen war. Der Selbstmörder war ein kriegsversehrter Mann, der von Beruf Kunsttischler war und sich in der Nachkriegszeit nicht mehr zurechtfand. Im Krieg war ihm sein linker Fuß abgeschossen worden. Außerdem konnte er das Kniegelenk nicht mehr bewegen. So humpelte er mit einem starren Bein und einem Klumpfuß umher und er trug eben nicht, die Hänseleien der Nachbarskinder, unter ihnen ich, die er aufgrund seiner Behinderung nicht verfolgen und bestrafen konnte. Eine Stelle als Kunsttischler fand er nicht mehr. Er wurde ein Arbeitsloser, der von Woche zu Woche bitterer darüber klagte, dass es ihm bei den Nazis viel besser gegangen war, obgleich die Nazis schuld daran waren, dass er in den Krieg hatte ziehen müssen und dabei einen Fuß verloren hatte. Immer öfter wegen dieser Dummheit und immer seltener wegen des Klumpfußes machten sich die Nachbarn über ihn lustig. Er fühlte den Spott, konnte aber auch ihn nicht abstellen, so wenig wie die Hänseleien der Kinder. Seine Frau baute in diesen Jahren in einem Geräteschuppen eine Dampfwäscherei auf. Erst in einem, denn in zwei großen Kesseln wusch sie jeden Tag große Mengen weißer und bunter Wäsche. Ihr Mann ging ihr zur Hand, so gut er konnte. Weil er aber nicht aufhören konnte, die Nazizeit zu loben, wurde er von seiner Frau zurechtgewiesen und vom Umgang mit ihren Kunden mehr und mehr ferngehalten. Eines Morgens, als die Ehefrau, wie üblich, die Kesselfeuer anzünden wollte, fand sie ihren Mann hängend in der Waschküche. Sie stürzte schreiend hinaus in den Gemüsegarten des Hinterhofs und lief eine Weile, das sagte meine Mutter damals, wie ein geköpftes Huhn umher. Mutter erzählte auch, dass der Kunsttischler tatsächlich außerhalb des Friedhofs bestattet wurde, in der Nähe des Eingangs, dicht an der Mauer, ohne Pfarrer, ohne Segen, ohne Gebet, ohne Trost, zur Strafe dafür, dass er in Gottes Zuständigkeit eingegriffen hatte. Ich war deswegen erleichtert, als ich sah, dass Lindas Grab innerhalb des Friedhofs angelegt war. Es war ein winzig kleiner Friedhof auf dem Gipfel einer kleinen Anhöhe. Nach fast 9 Stunden Bahn- und Busfahrt war ich erschöpft und setzte mich eine Weile auf eine Bank in der Nähe des offenen Grabs. Weil ich ein wenig verfrüht eingetroffen war, konnte ich meine Blicke langsam an die Umgebung gewöhnen. Ältere Leute, offenbar aus dem Dorf, kamen vorbei, blieben stehen, sahen herüber und betraten dann den Friedhof oder gingen weiter. Vielleicht wurde auch ihnen die Entscheidung schwer, ob sie an der Beerdigung einer Selbstmörderin teilnehmen sollten oder nicht. Ein Auto hielt, ein Mann stieg aus und hob vorsichtig einen Kranz aus dem Fond des Wagens. Rechts, etwa einen halben Kilometer vom Grab entfernt, sah ich das Meeresufer. Es war kein richtiges Ufer, sondern ein unscheinbarer Meeresrand, eine graue, schlammige Wassergrenze mit ein paar Möwen darüber. Allmählich trafen mehr Trauernde ein. Es waren junge Frauen darunter, die ich für Lindas ehemalige Schulfreundinnen hielt. Auch einige ältere Frauen sah ich. Ich betrachtete sie einzeln und fragte mich, welche von ihnen Lindas Mutter sein könnte. Zur linken Seite hin hatte der Friedhof keine Begrenzung. Er hörte hier mit einem schmalen Sandweg auf dessen Gegenseite Maispflanzen hochwuchsen. Auf den glatten Maisblättern spiegelten sich Lichtreflexe. Die Sonne stand hoch. Am rechten Friedhofsrand, zu Meer hin, hoppelten 2 Karnickel zwischen den Gräbern umher. Die Hortensien ringsum waren schon halb abgewelkt. Ihre riesigen Blütenballen hatten sich violett und braun eingefärbt. Die Trauernden drängten sich jetzt zur winzigen Trauerhalle hin. Ich erhob mich und stellte mich zu ihnen. Vorne an der Stirnseite war der Sarg aufgebaut. Es erschien ein Priester, aber er redete nicht. Er stellte sich vor dem Sarg auf, faltete die Hände zum Gebet und machte dann das Kreuzzeichen. Der Mann neben mir trug einen offenen Hemdkragen. Die linke Kragenspitze war über das Revers seiner Anzugjacke gerutscht. 4 Friedhofsarbeiter erschienen und stellten sich, 2 links und 2 rechts, an den Seiten des Sargs auf. Der Priester verließ die Kapelle, die Friedhofsarbeiter hoben den Sarg und folgten ihm. Bis zum Grab waren es nur wenige Schritte. Ich habe nicht sehen können, wo die Friedhofsarbeiter plötzlich die schweren Seile hervorholten, die sie jetzt unter dem Sarg durchschoben. Zentimeterweise senkten sie den Sarg in das Grab hinab. Dann wurde es still. Kleine Wolken, wie für das unruhige Auge geschaffen, schoben sich rasch am Himmel entlang. Von der Friedhofskapelle tönte eine Melodie herüber, die ich nicht kannte. Es schien eine von Lindas Lieblingsmelodien zu sein. In diesen Augenblicken, als Linda nur noch durch eine kurz vorüberhuschende Musik auf der Welt war, brachen ein paar ältere Frauen in Schluchzen aus. Der Körper einer der Frauen krümmte sich nach vorne. Sie wurde seitlich von 2 anderen Frauen abgestürzt. Mir halfen ein paar tief hängende Telegrafenleitungen, deren Anblick mich tröstete. Vielleicht war nicht einmal der Tod das Schlimmste, sondern der Zwang, ein beliebig törichtes Ereignis, den Jekami-Abend, zur letzten Erinnerung an einen toten Menschen umdeuten zu müssen. Die beiden Karnickel fraßen jetzt frisches Grünzeug von den Gräbern herunter. Gewitterluft lag über der Landschaft, aber das Gewitter blieb aus. Ich sah ein paar Möwen zu, die im Steilflug herabstürzten und am Boden liegende Schneckenhäuser aufschlugen. Der Priester schüttete 3 Häuflein Erde in das Grab und gab der Frau, die am stärksten geschluchzt hatte, die Hand, redete aber nicht mit ihr. Einige Trauernde warfen ebenfalls Erde in das Grab, andere nicht. Der Priester blieb noch eine Weile am Grab stehen, dann ging er weg. Allmählich verliefen sich die Trauernden. Ich ging in einigem Abstand hinter ein paar Männern her, deren Weg ins Dorf führte. Ich war in Versuchung, mich nach Lindas Elternhaus durchzufragen, das seit kurzem auch ihr Sterbehaus war. Lindas Dorf war eine merkwürdig ungeordnete Ansammlung von etwa 40 bis 50 niedrigen Häuschen. Straßennamen gab es nicht, nur Hausnummern. Die Landschaft ringsum, Salzwiesen, Äcker, Dünen, Brachland, wirkte leblos, fast unbewohnt und auch unbewohnbar. Um einige Häuser herum standen hohe Brombeerhecken und ältliche Schilfstängel. Am Dorfeingang gab es einen Laden mit einem schmalen Schaufenster. Über dem Ladeneingang war zu lesen: Mode und Textil, S. Jensen. Am Boden des Schaufensters lagen 2 Strickwesten und ein Rock in den Farben des Dorfes: braunes Violett, schmutziges Türkis, graues Gelb. Die einzige Heiterkeit ging von einem älteren Mann und 2 nackten Kleinkindern aus. Der Mann wässerte mit einem Gartenschlauch einen kleinen Gemüsegarten und richtete den Wasserstrahl manchmal auf die vergnügt schreienden Kinder. Ein schmaler Wasserlauf durchquerte das Dorf und führte zu einem Sielhafen, in dem ein paar Fischerboote festgemacht hatten. Vor einem Haus stand ein kleines Holzwägelchen, dessen Deichsel auf den Boden herunterreichte. Im Haus daneben gab es einen Lebensmittelladen mit einem ebenfalls schmalen Schaufenster. Ausgestellt waren Putzmittel, Scheuerbürsten, Fliegenfänger, Packpapier und 3 Rollen starker Kordel. Im Hintergrund lehnte ein Schild: chemische Reinigung, Annahme hier. Und darunter: gepflegte Kleidung macht glücklich. An der Tür hing eine Schiefertafel mit der handgemalten Aufschrift: Zimmer frei. Ich kam für eine Weile ins Überlegen. Ich könnte den Laden betreten und nach Lindas Elternhaus fragen. Ich könnte hier übernachten und am nächsten Tag einen Versuch machen, mit Lindas Mutter zu sprechen. Vermutlich, dachte ich, würde sie mit einem Fremden nicht sprechen, aber ich hätte es probiert. Aber dann öffnete sich die Tür. Eine Frau verließ den Laden. Sie ließ die Tür offen stehen. Ein Geruch nach harten Eiern, Gurken, alten Aktentaschen und Seife drang nach draußen, ein lebhafter Todesgeruch. Wenige Sekunden später entschloss ich mich doch zur Rückkehr. Die Bushaltestelle war nur wenige Schritte von den Lebensmittelladen entfernt. Nach rund 10 Stunden, gegen Mitternacht, traf ich zu Hause ein. Nach der Rückkehr von der Beerdigung ließ mich Herdegen 2 Tage lang in Ruhe. Ich erledigte meine Arbeit und saß dann herum. Seit Linda nicht mehr da war, hatte ich immer wieder das Gefühl, in notdürftig geflickten Verhältnissen zu leben. Einmal erschien Angelmeier morgens in der Redaktion und führte lange Ferngespräche auf Redaktionskosten, was ihm ausdrücklich verboten war. Aber offenbar wusste er, dass Herdegen an diesem Morgen einen Außentermin hatte und mich nahm er als Kontrollinstanz nicht ernst. Vielleicht wollte mich Angelmeier kränken, aber ich hatte kein Bedürfnis, Kränkungen zu bemerken oder gar auf sie zu reagieren. Stattdessen erinnerte ich mich an Mutter. Wenn ich mich als Kind langweilte, holte sie den großen Koffer vom Schrank herunter. Er war bis zum Rand gefüllt mit Lappen, Stofffetzen, Knöpfen, Gürteln, Schulterpolstern. Ich wühlte eine Weile in diesen Dingen herum, war phasenweise fasziniert, aber plötzlich wusste ich nicht, ob mich das Spiel mit den Lumpen von der Langeweile befreit oder mich erst richtig in diese hineingestürzt hatte. So ähnlich fühlte ich mich in diesen Tagen. Ich überlegte, ob ich später in den grünen Baum gehen und über Lindas Roman reden sollte. Ich hätte damit immerhin zum Ausdruck bringen können, dass ich um Linda trauerte und ihrer gedachte. Zum Beispiel hätte ich mit Kindsvogel über Lindas letztes und vielleicht unüberwindliches Romanproblem sprechen können. Ob sie die Zudringlichkeiten des Matrosen schon während der Schiffsfahrt oder erst zu Beginn des Aufenthaltes in New York erzählen sollte. Linda hatte zuletzt gemeint, es würde zu viel Spannung verloren gehen, wenn der Matrose die Frau schon auf dem Schiff belästigte. Was soll denn dann noch in New York passieren? Leider konnte ich ihr keinen brauchbaren Rat geben. Ich hatte nur, wie alle anderen Kollegen auch, um das Problem herumreden können. Ich wollte nicht einmal länger mit den Kneipenschriftstellern zusammentreffen, die Abend für Abend über Bücher redeten, die sie nicht geschrieben hatten und wahrscheinlich nie schreiben würden. Gegen Mittag kam Herdegen zurück. Ich hörte, wie er in seinem Zimmer seine Sachen ablegte, das Fenster öffnete und ein Glas Wasser trank. Dann kam er zu mir herüber. »Störe ich Sie?« »Überhaupt nicht«, sagte ich. »Ich würde Sie gerne etwas fragen. Zum Jahreswechsel verlässt Herr Wettengel unser Haus. Wenn Sie wollen, können Sie seine Stelle übernehmen. Normalerweise muss man, um Redakteur zu werden, ein 2-jähriges Volontariat machen. Ein Jahr könnte Ihnen geschenkt werden, wegen der Urlaubsvertretung, die Sie jetzt bald hinter sich haben. Sie müssten also noch ein Jahr Volontär sein. Vor allem müssten Sie noch eine Weile in der Politik, in der Wirtschaft und im Sport arbeiten. Aber dann wären Sie Redakteur bei uns.« Vermutlich nahm Herdegen an, dass ich gleich zusagen würde. Stattdessen erlitt ich einen Schweißausbruch. Ich hatte kein Taschentuch bei mir. Deswegen wischte ich mir mit dem rechten Ärmel meines Staubanzugs den Schweiß von der Stirn. Erst als ich über die Zeit schwieg, sagte Herdegen, »Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Es reicht, wenn Sie mir in 14 Tagen Bescheid sagen.« »Denken Sie nicht«, sagte ich, und suchte nach einer Förmlichkeit, dass ich ihr Angebot nicht zu schätzen weiß. Ich bin nur so verblüfft, dass ich im Moment nichts sagen kann. Herdegen lachte. Dann lasse ich Sie jetzt am besten in Ruhe, sagte er und verließ den Raum. Ich tippte noch 2 Bildunterschriften, dann war für mich der Arbeitstag zu Ende. Kurz vorher erschien Herdegen noch einmal und reichte mir einen Zettel mit der Adresse eines Rentners, der in Griesheim lebte. Ihn sollte ich morgen früh um 11 Uhr interviewen. Der Rentner hieß Erich Wagenblass und hatte sich als Bastler hervorgetan. Er baute aus Streichhölzern berühmte Denkmäler und Gebäude nach. Jetzt hatte er den Eiffelturm nachgebaut und kam deswegen in die Zeitung. In der halben Stunde, die mir bis Geschäftsschluss noch blieb, unternahm ich in 2 Tagen den 4. oder 5. Anlauf, mir einen neuen Anzug zu kaufen. Aber ich fühlte, dass ich erneut scheitern würde. Ich durchstreifte die Herrenabteilung 2 Kaufhäuser und spürte immer deutlicher meine inneren Widerspenstigkeiten. Ich wurde Opfer eines Ticks, dessen Kontrolle mir mehr und mehr entglitt. Der Tick bestand darin, dass mein Staubanzug und ich immer stärker zusammenwuchsen. Mein Staubanzug war der Anzug, in dem ich Linda zuletzt gesehen hatte. Ich konnte diesen Anzug nicht einfach wegwerfen und einen neuen anziehen. Nein, in Wahrheit war mein Tick schon weiter fortgeschritten. Ich blieb jetzt immer mal wieder stehen und hob mir den Saum des Sakkos vor die Nase, weil ich den Geruch von 1000 Vergeblichkeiten, der in diesem Anzug steckte, zu lieben begonnen hatte. Manchmal stellte ich mir vor, Linda schaut aus ihrem Grab hervor und erkennt mich im Gewimmel der Menschen nur deswegen, weil ich nach wie vor meinen Staubanzug trage. Dabei wollte ich nachdenken, ob ich Herdegens Angebot annehmen sollte oder nicht. Eigentlich gab es nicht viel zu denken. Die Verlockung von Herdegens Angebot war enorm. Ich musste nur Ja sagen und der Spuk der Leere hätte ein Ende. So einfach war es mir noch nie gemacht worden, einer unangenehmen Situation zu entfliehen. Aber ich konnte das Gefühl nicht unterdrücken, dass mir auch die Arbeit beim Tagesanzeiger unbehaglich geworden war. Sowohl in der Spedition als auch bei der Zeitung war ich für die Bearbeitung grober Wirklichkeit zuständig. Als Lehrling trug ich Kisten umher, als Reporter hob ich die Eitelkeiten von Kleinbürgern, je Kami, ins Blatt. Ich durchstreifte das Erdgeschoss des Woolworths und betrachtete eine ältere Frau, die sich ewig lange in der Abteilung Haushaltswaren aufhielt und dann doch nur ein Haarnetz für 1,50 € kaufte. Ich stand in einer Ecke und roch am Saum meines Sakkos. Es wurde wieder nichts mit der Anschaffung eines neuen Anzugs. Zum ersten Mal stellte ich mir vor, dass es schön wäre, wenn ich zu Hause ebenfalls einen angefangenen Roman liegen hätte. Dann würde ich jetzt rasch mein Zimmer aufsuchen und meine Manuskriptmappe öffnen. Ich verließ das Woolworths und hatte nicht entscheiden können, ob ich Herdegens Angebot annehmen sollte oder nicht. Ich beobachtete den Kellner eines Terrassenlokals, der einen Stuhl in die Höhe hob und ihn über die Köpfe der Gäste hinweg ans andere Ende der Terrasse trug. Eine Fontäne der Sehnsucht stieg in mir empor und rief: »Ja, ein Roman!« Meine Seele war beeindruckt, dass sie von einem derart bedeutungsvollen Wunsch durchzuckt worden war. Sie schaute jetzt mit Wohlgefallen auf sich selbst und ihre Tollkühnheit. Ich schützte sie, indem ich reglos herumstand und wartete, bis sie ihre eigene Unaussprechlichkeit durchlebt hatte.